Kundgabe 3919. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.10.1946. Lichtträger. Durch Lichtwesen geschützt, bis die Mission erfüllt ist. Bannkreis. Die im Licht stehen, brauchen die Finsternis nicht zu fürchten. Und so brauchen auch meine Wahrheitsträger, sich nicht zu fürchten vor dem Treiben der finsteren Kräfte, vor deren Verfügungen und Maßnahmen, wenngleich sie in tiefstem Hass geboren sind, wenngleich sie wie drohende Gespenster auf die Gemüter der Menschen einwirken. Die Lichtträger werden unbeschadet bleiben, denn sie unterstehen meinem Schutz. Und ich werde euch wahrlich ein sicheres Geleit geben, und ob ihr mitten unter Teufeln wandelt. Denn die Finsternis verdrängt nicht das helle Licht, das euch umstrahlt, das Menschenaugen zwar nicht ersichtlich ist, das aber das niedere Geistige flieht, weil es in dem Licht auch seinen Herrn erkennt, mit dem es nicht in Berührung kommen will. Darum kann ein Lichtträger furchtlos denen gegenübertreten, die ihm Böses antun wollen. Er wird sie in ihrem Vorhaben beirren. Sie werden davon abstehen, wenn auch unter Drohungen und Verwünschungen. Denn sie fühlen seine Überlegenheit, wenngleich sie irdisch sie nicht anerkennen wollen. Denn einem Lichtträger stehen auch viele Lichtwesen bei in jeder schweren Lebenslage, weil sie eine Mission, die überaus dringlich ist, nicht gefährden lassen durch Menschenwillen, vom Gegner regiert. So ich selbst mir Arbeiter erwähle für diese dringliche Mission, so ist das ganze Lichtreich vom Willen beseelt, diese Arbeiter zu schützen, weil mein Wille alle Wesen durchflutet, die meinem Reich angehören. Und die Kraft jener Wesen ist wahrlich stärker als die Kräfte der Finsternis, wenn dies irdisch auch nicht so zum Vorschein kommt. Doch die Lichtträger selbst sollen es wissen, dass sie unantastbar sind von den mir feindlich gesinnten Kräften. Sie sollen darum ohne Furcht sein. Es ist ein Bannkreis gezogen um sie, vor dem jedes finstere Wesen zurückschreckt, will es nicht mich selbst herausfordern. Erst wenn die Mission des Lichtträgers erfüllt ist, wenn die Stunde seines Ablebens gekommen ist, löse ich diesen Bannkreis. Doch zum Gericht und zur ewigen Verdammnis dessen, der ihn durchbricht, für den Lichtträger selbst aber zu erhöhter Seligkeit. Solange er auf Erden wirket in meinem Auftrag, kann er sich mitten unter die Teufel wagen und ihnen das Sündhafte ihres Tuns vorhalten. Sie werden ihn nicht zur Strecke bringen können, weil er mein Sendling ist, mein Diener, mein Bote, der rein Geistiges den Erdenmenschen vermittelt, um sie zurückzureißen von dem Abgrund des Verderbens. Und dieses Wissen soll ihm Mut und Kraft geben. Er soll glauben an mich und mein Wort und meiner Gegenwart ständig sicher sein, solange er mir dienet mit Eifer und seines Amtes waltet, solange er bereit ist, mein Evangelium hinauszutragen in die Welt, den Mitmenschen das Licht zu bringen, das er von mir selbst empfangen hat. Die Erde liegt in tiefster Dunkelheit und muss erleuchtet werden, um die Erdenwanderer den rechten Weg finden zu lassen. Und wo ein solches Licht leuchtet, dort wird sich niemals das Lichtscheuende aufhalten, sondern es wird dem Lichtschein entfliehen. In der geistigen Welt aber ist das Licht durchdringend. Es leuchtet nicht verhüllt und wird darum stets von den Wesen der Finsternis als Licht empfunden werden, jedoch nicht begehrt, weshalb jeder Lichtschein geflohen wird, weil sie das Licht nicht auslöschen können, sein Schein ihnen aber Qualen bereitet. Denn hinter jedem Lichtträger stehe ich als Urquell des Lichtes. Und wo ich bin, ist wahrlich die Macht des Bösen gebrochen. Amen.